Abschnitt 8 aus Die drei Musketiere, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 1, von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller. Kapitel 8 – Eine Hofintrige. Die 40 Pistolen von König Ludwig XIII. Nahmen, wie alle Dinge dieser Welt, nachdem sie einen Anfang gehabt hatten, auch ein Ende. Und seit diesem Ende waren unsere vier Gefährten in eine Klemme geraten. Einige Zeit hatte Athos die Verbindung mit seinen eigenen Pfennigen unterstützt. Ihm folgte Porthos, und es war diesem infolge einer von seinen gewöhnlichen Verschwindungen gelungen, beinahe 14 Tage lang die Bedürfnisse von jedermanns zu bestreiten. Endlich kam die Reihe an Aramis, der sich auf das zuvorkommendste auspfänden und, wie er sagte, durch den Verkauf seiner theologischen Bücher einige Pistolen zu verschaffen wusste. Man nahm nun, wie gewöhnlich, seine Zuflucht zu Herrn von Treville, der einige Vorschüsse auf den Sold bewilligte. Aber diese konnten nicht lange für drei Musketiere, welche mit vielen Rechnungen im Rückstande waren, und für einen Garde, der keine hatte, ausreichen. Als man endlich sah, dass alles zu Ende ging, raffte man mit einer letzten Anstrengung 8 bis 10 Pistolen zusammen, mit denen Porthos spielte. Zum Unglück hatte er an diesem Tage eine schlechte Ader und verlor alles, und darüber noch 25 Pistolen auf Ehrenwort. Nun wurde die Verlegenheit sehr bedenklich. Man sah die Ausgehungerten auf den Kais und in den Wachtstuben umherlaufen, wo sie bei ihren auswärtigen Freunden alle Mittagsbrote einsammelten, deren sie habhaft werden konnten. Nach der Meinung von Aramis musste man unter glücklichen Umständen mal rechts und links aussäen, um im Unglücke einige ernten zu können. Athos wurde 4-mal eingeladen und nahm jedes Mal seine Freunde mit ihren Lakaien mit sich. Porthos fand 6 Gelegenheiten und ließ ebenso seine Kameraden daran Anteil nehmen. Aramis hatte 8. Es war dies ein Mensch, der, wie man bereits wahrnehmen konnte, wenig Lärmen und viel Geschäfte machte. D'Artagnan aber, der noch niemand in der Hauptstadt kannte, fand nur ein Schokoladefrühstück bei einem Priester aus seiner Heimat und ein Mittagsbrot bei einem Kornett der Garden. Er führte sein Herr zu dem Priester, dem man seinen Mundvorrat für 2 Monate verzehrte, und zu dem Kornett, welcher Wunder tat, aber man speist stets nur einmal, selbst wenn man viel speist, wie Planchet sagte. D'Artagnan fühlte sich daher sehr betrübt darüber, dass er nur 1,5 Male, denn das Frühstück bei dem Priester konnte nur für 1,5 Mal zählen, seinen Gefährten als Wiedervergeltung für die Schmäuse anbieten konnte, welche Athos, Porthos und Aramis verschafft hatten. Er glaubte sich der Gesellschaft verpflichtet. Er vergaß in seiner jugendlichen Gutmütigkeit, dass er diese Gesellschaft 1 Monat lang gänzlich ernährt hatte, und sein geschäftigter Geist fing an zu arbeiten. Er bedachte, dass diese Verbindung von 4 jungen, mutigen, unternehmenden, tätigen Männern einen anderen Zweck haben müsste als müßige Spaziergänge, Fechtstunden und mehr oder minder geistreiche Späße. In der Tat, 4 Menschen wie sie, von der Börse bis zum Leben einander ergebene Menschen, die sich beständig unterstützten, vor nichts zurückwichen, die gemeinschaftlich gefassten Beschlüsse einzeln oder miteinander ausführten, 4 Arme, welche allen 4 Winden Trotz boten oder sich nach einem einzigen Punkte wandten, mussten unvermeidlich, sei es unterirdisch, sei es am lichten Tage, sei es untergrabend oder durchstechend, sei es mit List oder mit Gewalt, sich einen Weg nach dem Ziele öffnen, das sie erreichen wollten, mochte es noch so gut beschützt, noch so weit entfernt sein. Das Einzige, worüber D'Artagnan erstaunte, war, dass seine Gefährten noch nicht hieran gedacht hatten. Er dachte daran, und zwar sehr ernstlich. Er zerbrach sich den Kopf, um eine Richtung für diese einzige, aber vierfach vermehrte Kraft zu finden, mit der man, wie er nicht zweifelte, wie mit dem Hebel, den Archimed suchte, die Welt müsste aus ihren Fugen heben können, als man leise an seine Türe klopfte. D'Artagnan weckte Planchet auf und befahl ihm zu öffnen. Aus den Worten »D'Artagnan weckte an Planchet auf« darf der Leser nicht schließen, es sei Nacht gewesen oder noch nicht Tag geworden. Nein, es hatte soeben 4 Uhr nachmittags geschlagen. Planchet hatte 2 Stunden vorher von seinem Herrn Mittagsbrot verlangt und war mit dem Sprichworte abgefertigt worden, »Wer schläft, speist«, und Planchet speiste schlafend. Ein Mann von ziemlich einfacher Miene und bürgerlichem Aussehen wurde eingeführt. Planchet hätte gerne zum Nachtisch der Unterredung zugehört, aber der Bürger erklärte D'Artagnan, er habe ihm im Vertrauen etwas Wichtiges mitzuteilen und wünsche mit ihm unter vier Augen zu sein. D'Artagnan ließ Planchet abtreten und hieß seinen Besuch sitzen. Es herrschte ein kurzes Stillschweigen, währenddessen die zwei Männer sich ansahen, gleichsam um eine vorläufige Bekanntschaft miteinander zu machen, wonach D'Artagnan sich verbeugte, zum Zeichen, dass er zu hören bereit sei. »Ich habe von Herrn D'Artagnan als von einem sehr braven jungen Manne reden hören«, sagte der Bürger, »und dieser Ruf, in dem er gerechterweise steht, hat mich bestimmt, ihm ein Geheimnis anzuvertrauen.« »Sprecht, mein Herr, sprecht«, sagte D'Artagnan, der instinktmäßig etwas Vorteilhaftes roch. Der Bürger machte eine neue Pause und fuhr dann fort. »Ich habe eine Frau, welche Weißzeugverwalterin bei der Königin ist, mein Herr, und der ist weder an Verstand noch an Schönheit geprägt. Man hat mich vor ungefähr 3 Jahren veranlasst, sie zu heiraten, obgleich sie nur ein kleines Vermögen besitzt, weil Herr de la Porte, der Mantelträger der Königin, ihr Pate ist und sie ganz besonders begünstigt.« »Nun, mein Herr«, fragte D'Artagnan. »Nun«, versetzte der Bürger, »nun, mein Herr, meine Frau ist gestern Morgen, als sie aus ihrem Arbeitszimmer ging, entführt worden.« »Und von wem ist eure Frau entführt worden?« »Ich weiß es nicht gewiss, mein Herr, aber ich habe jemand im Verdacht.« »Und wer ist die Person, die ihr im Verdachte habt?« »Ein Mann, der sie seit geraumer Zeit verfolgte.« »Teufel!« »Aber, mein Herr, ich muss euch sagen«, fuhr der Bürger fort, »dass in allem dem weniger Liebe als Politik zu suchen ist.« »Weniger Liebe als Politik?« erwiderte D'Artagnan mit sehr nachdenklicher Miene. »Und wen habt ihr im Verdacht?« »Ich weiß nicht, ob ich euch meinen Verdacht offenbaren soll.« »Mein Herr, ich muss euch bemerken, dass ich durchaus nichts von euch verlange. Ihr seid zu mir gekommen, ihr sagtet mir, ihr habet mir ein Geheimnis anzuvertrauen. Tut, wie es euch beliebt. Ihr habt noch Zeit, euch zurückzuziehen.« »Nein, nein, Herr, nein. Ihr habt das Aussehen eines ehrlichen jungen Mannes, und ich vertraue euch. Ich glaube also nicht, dass meine Frau wegen ihrer Liebschaften, sondern wegen der einer viel vornehmeren Dame verhaftet worden ist.« »Ah, ah, etwa wegen der Liebschaften von Frau von Bois Tracy?« rief D'Artagnan, der dem Bürger gegenüber das Ansehen haben wollte, als wäre er ganz auf dem Laufenden mit den Angelegenheiten des Hofes. »Hör, mein Herr, hör!« »Von Madame d'Aiguillon?« »Noch höher!« »Von Frau von Chevreuse?« »Noch höher, viel höher!« »Von der...« D'Artagnan hielt inne. »Ja, mein Herr«, antwortete der erschrockene Bürger so leise, dass man ihn kaum hören konnte. »Und mit wem?« »Mit wem? Wenn nicht mit dem Herzog von...« »Dem Herzog von...« »Ja, mein Herr«, antwortete der Bürger und gab seiner Stimme einen beinahe unmerklichen Ton. »Aber woher wisst ihr das alles?« »Ah, woher ich das weiß.« »Ja, woher ihr es wisst. Keine halbe Offenbarungen, oder ihr versteht mich.« »Ich weiß es von meiner Frau, mein Herr, von meiner Frau selbst.« »Und von wem weiß es diese?« »Von Herrn de la Porte. Habe ich euch nicht gesagt, dass sie die Patin von Herrn de la Porte, dem Vertrauten der Königin, ist? Nun, Herr de la Porte hatte sie zu ihrer Majestät gebracht, damit unsere arme Königin, verlassen von dem König, bespäht von dem Kardinal, verraten von allen, doch wenigstens eine Seele hätte, der sie sich anvertrauen könnte.« »Ah, ah, das wird immer klarer«, sprach D'Artagnan. »Meine Frau ist nun vor 4 Tagen zu mir gekommen. Es ist nämlich eine von ihren Bedingungen, dass sie mich 2-mal in der Woche besuchen muss, denn wie ich zu bemerken die Ehre gehabt habe, meine Frau liebt mich zärtlich. Meine Frau ist also zu mir gekommen und hat mir anvertraut, die Königin schwebe in diesem Augenblick in großer Furcht.« »Wahrhaftig?« »Ja, der Herr Kardinal verfolgt sie, wie es scheint, mehr als je. Er kann ihr die Geschichte mit der Sarabande nicht vergeben. Ihr kennt die Geschichte der Sarabande.« »Bei Gott, ob ich sie kenne«, erwiderte D'Artagnan, der nichts von der ganzen Sache wusste, aber sich das Ansehen geben wollte, als wäre er völlig eingeweiht. »So, dass es jetzt nicht mehr Hass, sondern Rache ist.« »Wirklich?« »Und die Königin glaubt...« »Nun, was glaubt die Königin?« »Sie glaubt, man habe in ihrem Namen an den Herzog von Buckingham geschrieben.« Im Namen der Königin? Ja, um ihn nach Paris kommen zu lassen und ihn, wenn er einmal in Paris wäre, in eine Falle zu locken. Teufel! Aber mein lieber Herr, was hat eure Frau mit allem dem zu schaffen? Man kennt ihre Ergebenheit für die Königin. Man will sie entweder von ihrer Gebieterin entfernen oder sie einschüchtern, um die Geheimnisse ihrer Majestät zu erfahren, oder sie verführen, um sich ihrer als eines Spions zu bedienen. Das ist wahrscheinlich, sprach D'Artagnan. Aber kennt ihr den Mann, der sie in Verhaft genommen hat? Ich habe euch gesagt, dass ich ihn zu kennen glaube. Sein Name? Ich weiß ihn nicht. Ich weiß nur, dass es eine Kreatur des Kardinals, ein diesem mit Leib und Seele ergebener Mensch ist. Aber ihr habt ihn gesehen. Ja, meine Frau hat ihn mir einmal gezeigt. Dürfte man ihn wohl an seinem Signalement erkennen? Oh, gewiss. Es ist ein Herr von hochmütigem Aussehen, schwarzen Haaren, dunkler Gesichtsfarbe, durchdringendem Auge, weißen Zähnen und mit einer Narbe am Schlafe. Einer Narbe am Schlafe, rief D'Artagnan, und dabei weiße Zähne, ein durchdringendes Auge, dunkle Gesichtsfarbe, schwarze Haare und hochmütiges Aussehen. Das ist mein Mann von Moing. Das ist euer Mann, sagt ihr? Ja, ja, das tut aber nichts zur Sache. Nein, ich täusche mich. Es vereinfacht sie vielmehr im Gegenteil. Wenn euer Mann der meinige ist, so werde ich mit einem Streiche doppelte Rache nehmen. Das ist das Ganze. Aber wo diesen Menschen finden? Ich weiß es nicht. Habt ihr nicht die geringste Kunde von seiner Wohnung? Keine. Als ich eines Tages meine Frau nach dem Louvre zurückführte, kam er gerade heraus, während sie einzutreten im Begriffe war, und dabei hat sie ihn mir gezeigt. Teufel, Teufel, murmelte D'Artagnan. Das ist alles so unbestimmt. Von wem habt ihr die Entführung eurer Frau erfahren? Von Herrn de Laporte. Hat er euch einzelne Umstände angegeben? Er wusste nicht weiter. Und ihr habt von keiner anderen Seite etwas erfahren. Allerdings, ich habe gehört... Was? Aber ich weiß nicht, ob ich nicht eine große Unklugheit begehe. Ihr kommt noch einmal auf diesen Punkt. Nun muss ich euch aber bemerken, dass es diesmal ein wenig zu spät ist, um zurückzuweichen. Ich weiche auch nicht zurück, rief der Bürger unter verschiedenen Flüchen, mit denen er sich wohl Mut machen wollte. Überdies, so wahr ich Bonacieux heiße... Ihr heißt Bonacieux? Unterbrach ihn D'Artagnan. Ja, das ist mein Name. Ihr sagtet, so wahr ich Bonacieux heiße. Entschuldigt, dass ich euch unterbrochen habe, aber es kam mir vor, als wäre mir dieser Name nicht unbekannt. Das ist möglich, mein Herr. Ich bin euer Hauseigentümer. Ah, ah, rief D'Artagnan, halb aufstehend und grüßend. Ihr seid mein Hauseigentümer. Ja, mein Herr, ja. Und da ihr seit den 3 Monaten, die ihr bei mir wohnt, wahrscheinlich durch eure Geschäfte zerstreut, meinen Mietzins zu bezahlen vergessen habt, ich euch aber nicht ein einziges Mal presste, so dachte ich, ihr würdet auf meine Zartheit Rücksicht nehmen. Allerdings, mein lieber Herr Bonacieux, erwiderte D'Artagnan, glaubt mir, dass ich von Dank für ein solches Benehmen erfüllt bin und dass ich, wie gesagt, wenn ich euch in irgendeiner Beziehung nützlich sein kann... Ich glaube euch, mein Herr, ich glaube euch und hege, so wahr ich Bonacieux heiße, Vertrauen zu euch. Vollendet also, was ihr mir mitzuteilen angefangen habt. Der Bürger zog ein Papier aus seiner Tasche und überreichte es D'Artagnan. Ein Brief, sprach der junge Mann, den ich diesen Morgen erhalten habe. D'Artagnan öffnete, und da der Tag sich zu neigen anfing, so trat er näher an das Fenster. Der Bürger folgte ihm. »Suchet eure Frau nicht«, las D'Artagnan. »Sie wird euch zurückgegeben werden, wenn man ihrer nicht mehr bedarf. Macht ihr einen Schritt, um sie aufzufinden, so seid ihr verloren.« »Das ist sehr bestimmt«, fuhr D'Artagnan fort. »Im Ganzen aber ist es nur eine Drohung.« »Ja, aber diese Drohung erschreckt mich, mein Herr. Ich bin durchaus kein Mann vom Degen und fürchte mich vor der Bastille.« »Herr«, sprach D'Artagnan, »ich sehne mich ebenso wenig nach der Bastille als ihr.« Wenn es sich nur um einen Degenstoß handelte, das möchte noch gehen. Ich habe jedoch bei dieser Veranlassung sehr auf euch gezählt, mein Herr. Ja. Als ich euch beständig von Musketieren von herrlichem Ansehen umgeben sah und erkannte, dass es Musketiere von Herrn von Treville und folglich Feinde des Kardinals waren, so dachte ich, Ihr und eure Freunde würdet entzückt sein, unserer armen Königin Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und zugleich seiner Eminenz einen schlimmen Streich zu spielen. Allerdings. Und dann dachte ich auch, insofern ihr mir 3 Monate Mietzins schuldig wäret, an die ich euch nie gemahnt habe. Ja, ja, ihr habt mir diesen Grund bereits genannt und ich finde ihn vortrefflich. Beabsichtigend ferner, solange ihr mir die Ehre erzeigen werdet, bei mir zu bleiben, um von eurem zukünftigen Mietzins zu sprechen. Schon gut. Und fügt dem bei, dass ich euch im Falle der Not, solltet ihr euch in diesem Augenblick wieder alle Wahrscheinlichkeiten in einer Klemme befinden, 50 Pistolen anzubieten gedenke. Vortrefflich. Ihr seid also reich, mein lieber Herr Bonacieux. Ich bin wohlhabend, das ist das rechte Wort. Ich habe mir so 1.000, 2.000 bis 3.000 Taler Renten in meinem Kramladen und besonders dadurch erworben, dass ich einige Kapitalien bei der letzten Reise des berühmten Seefahrers John Mocquet anlegte, so dass ihr wohl begreifen könnt, mein Herr. Ah, doch, rief der Bürger. Was? Fragte D'Artagnan. Was sehe ich? Wo? Auf der Straße, eurem Fenster gegenüber, in der Vertiefung jener Türe, ein Mann in einen Mantel gehüllt. Er ist es, riefen zu gleicher Zeit D'Artagnan und der Bürger, denn beide hatten ihren Mann erkannt. Ah, diesmal, schrie D'Artagnan nach seinem Degen laufend, diesmal soll er mir nicht entgehen. Und vom Leder ziehend stürzte er aus dem Zimmer. Auf der Treppe begegnete er Athos und Porthos, die ihn besuchen wollten. Sie gaben Raum, D'Artagnan schoss wie ein Pfeil zwischen ihnen durch. »Heda, wohin läufst du denn?« riefen zugleich die 2 Musketiere. »Der Mann von Moing«, erwiderte D'Artagnan und verschwand. D'Artagnan hatte seinen Freunden mehr als einmal sein Abenteuer mit dem Unbekannten sowie die Erscheinung der schönen Reisenden mitgeteilt, der dieser Mensch eine, wie es schien, so wichtige Sendung anvertraute. Es war die Meinung von Athos gewesen, D'Artagnan habe seinen Brief bei dem Streite verloren. Ein Edelmann wäre seiner Ansicht nach, und nach dem Porträt, das D'Artagnan von dem Unbekannten entworfen hatte, konnte es nur ein Edelmann sein. Ein Edelmann wäre der Gemeinheit zu stehlen unfähig gewesen. Porthos hatte in allem diesen nur ein verliebtes Rendezvous gesehen, das ein Kavalier einer Dame oder eine Dame einem Kavalier gab und durch die Anwesenheit von D'Artagnan und seinem gelben Rosse gestört wurde. Aramis sagte, bei so geheimnisvollen Dingen wäre es besser, gar nicht nach Ergründung zu trachten. Sie konnten also aus den paar Worten von D'Artagnan schließen, wovon die Rede war, und da sie dachten, wenn D'Artagnan seinen Mann getroffen oder aus dem Gesichte verloren hätte, würde er zurückkommen, so setzten sie ihren Weg fort. Als sie in das Zimmer von D'Artagnan eintraten, war es leer. Die Folgen des Zusammentreffens befürchtend, welches ohne Zweifel zwischen dem jungen Manne und dem Unbekannten stattfinden würde, hatte es der Hauseigentümer für klug erachtet, sich aus dem Staube zu machen. Ende von Abschnitt 8.